Vergossenes Blut färbt die Gassen. Eure heile Welt hat Blut gelassen. Das Ende des Terrors steht noch weit offen. Zu spät eure Einsicht, vergebens das Hoffen. Habt euch versucht, auf Unschuld zu betten. Doch eure kranken Gehirne kann keiner mehr retten. Das Land am Ruin, eure Hände sind nass. Kalter Schweiß, es regiert der Hass. Ich sehe keinen Mann, der uns Gerechtigkeit gibt. Nur Menschen, die sterben, die man einst geliebt. Verflucht sollt ihr sein in aller Ewigkeit. Alle Qualen allein in diesem Streit der Zeit. Wir gehen uns am Weg, der sonst gefällt, und schreiten auf.